wegen Siegen durch die Welt streben, Intrigen leben nebensächlich, ist nicht was wirklich echt ist, was dreckig schlecht ist, wenn jemand lächelt auslässt. Ich wechsle die Stimmung, indem ich texte, ich bring das Beste mit meinen Worten, nicht die Frust. Schachmatt-Sätze, der Erste, der rumprahlt, wird der Letzte. Mach mal keine Mätzchen, dein Boy ist ein richtiges Arschloch, Schätzchen. Ihn down machen, warum ich texte, weil mir wirklich schlecht ist. Ach, weißt du was, einfach leck mich, du auch eigentlich Dreck bist. Meinen dreckigen Schwanz in dich, denn steck ich, du das pure Pech bist. Tage vergehen, Jahre sich versehen, keiner will's richtig verstehen. Neben Leben, das Nehmen und das Geben. Tage vergehen, Jahre sich versehen, keiner will's richtig verstehen. Neben Leben, das Nehmen und das Geben. Mit Mösen, Dösen und ihren bösen Onkeln, ein aus der Reserve locken. Ey Alter, ihre Möse war auch noch so trocken. Will sie auch noch das Herz aus dem Leib wegzocken? Sowas kann man einfach nur umlocken. Diese blöden Fotzen, auf sie kann man einfach nur rotzen. Ey Alter, ich fang gleich an zu kotzen. Hätte ich sie mit meinem Luftgewehr blind geschossen, wie wollen sie mich eigentlich noch drosseln? Sie war erst 16, ich weit über 20, so kann das gehen. Es war auch noch einfach nur ein Versehen. Welt streben, Intrigen leben nebensächlich, ist nicht was wirklich echt ist, was dreckig schlecht ist, wenn jemand lächelt auslässt. Ich wechsle die Stimmung, indem ich texte, ich bring das Beste mit meinen Worten, nicht die Frust. Schachmatt-Sätze, der Erste, der rumprahlt, wird der Letzte. Mach mal keine Mätzchen, dein Boy ist ein richtiges Arschloch, Schätzchen. Ihn down machen, warum ich texte, weil er wirklich schlecht ist. Ach, weißt du was, einfach leck mich, du auch eigentlich Dreck bist. Meinen dreckigen Schwanz in dich, denn steck ich, du das pure Pech bist. Tage vergehen, Jahre sich versehen, keiner will's richtig verstehen. Neben Leben, das Nehmen und das Geben. Tage vergehen, Jahre sich versehen, keiner will's richtig verstehen. Neben Leben, das Nehmen und das Geben. Mit Mösen, Dösen und ihren bösen Onkeln, einen aus der Reserve locken. Ey Alter, ihre Möse war auch noch so trocken. Will sie auch noch das Herz aus dem Leib wegzocken? Sowas kann man einfach nur umlocken. Diese blöden Fotzen, auf sie kann man einfach nur rotzen. Ey Alter, ich fang gleich an zu kotzen. Hätte ich sie mit meinem Luftgewehr blind geschossen, wie wollen sie mich eigentlich noch drosseln? Sie war erst 16, ich weit über 20, so kann das gehen. Es war auch noch einfach nur ein Versehen.